Wir waren ja im SDS und waren zunächst mal doch relativ isoliert. Galten irgendwie als Radikale sowieso, aber als Kommunisten und so weiter, ne? Aber wir waren trotzdem nach wie vor unglaublich bürgerlich oder kleinbürgerlich in unseren Umgangsformen. Da war also nichts mit Gewalt. Sie müssen sich mal vorstellen, wie wir rumlieben. Wir lieben immer noch mit Anzug und Krawatte rum. Unter uns Studenten war der Spruch gängig, er nahm sich ein Weib und starb. Also sozusagen diese bürgerliche Existenz oder das reingezwungen werden in so einen Lebensentwurf, den man eigentlich nicht wollte, war für uns der emotionale, der soziale, der politische Tod. Was wir loswerden wollen, war all die Leute, die um unser Bett standen. Das waren die Eltern, das war der Pfarrer, das war der Staatsanwalt, das war die Verwandtschaft, das waren die Nachbarn. Wir wollten das nicht mehr, dass andere Leute uns vorschreiben, wie wir uns, egal wo, wie benehmen sollen. Wir wollten selber gucken, was wir schön finden, wo Glück zu finden ist. Und es tat sich ein unglaublicher Horizont auf, das Gefühl, dass wir jetzt dran sind, um das völlig neu zu gestalten. Verliebt zu sein und die ganze Welt zu reformieren. 68 war eine Zeit, in der man jegliche Angst vor Autoritäten verloren hatte. Nicht zuletzt natürlich deswegen, weil man wusste, die Mehrzahl der Typen, die jetzt am Ruder sind, haben im Faschismus entweder aktiv mitgemacht oder haben das toleriert, haben sich angepasst. Es war eine Atmosphäre da, wo man im Grunde der Meinung war, diese Gesellschaft ist sowas von korrupt und sowas von moralisch degeneriert. Die haben uns nichts mehr zu sagen. Nichts mehr, aber auf keinem Gebiet. Der Rektor der Uni hat enge Zusammenarbeit mit der politischen Polizei gepflegt. Da liefen also Zivile rum, die fotografierten uns. Da wurden Studenten denunziert, denen wurde eine Relegation angedroht. Es wurden auch welche so geladen, so privat, und dann ihnen empfohlen, sie würden doch auch Examen machen und hinterher auch einen Job haben wollen. Lauter Geschichten liefen da. Und dann haben wir dem Rektor ein Ultimatum gestellt. Entweder hören Sie das jetzt auf, oder wir müssen leider entsprechende Maßnahmen ergreifen. Also in deren Sprache. Und dann haben wir einfach, als der das ziemlich frech auch noch ablehnte, haben wir den Rektoratsflügel besetzt. Und haben da 3 Tage, Tag und Nacht, auf Luftmatratze, was weiß ich, gepennt, haben die ganze Infrastruktur benutzt, haben unsere Flugblätter da drin geschrieben, haben Wachsmatrizenmaschinen angeschleppt und das war dann plötzlich für ganz Köln so ein Zentrum und es war eine unglaublich euphorische Stimmung. Da lief dauernd In Agatha da Vida, dieser wunderbare 68er-Song. Es gab dann eben eine Riesenvollversammlung und da sollten wir verurteilt werden. Und dann gab es eine Riesendiskussion, also wirklich eines der klassischen Teach-ins. Und wir waren ja ins Rektorat gekommen, weil wir die Glastür einfach eingeschlagen hatten. Und der Wendepunkt war, als ein Genosse ans Mikro ging und in diese heftige Diskussion darüber, ob es richtig war oder nicht, das Rektorat zu besetzen, ging er hin und sagte, der aufrechte Gang geht manchmal durch Glastüren. Und das hatte eine unglaublich elektrisierende Wirkung. Der Saal war umgedreht und wir haben die Abstimmung gewonnen. Das hat einfach damit zu tun, dass die Medien, die es ausguckten, da war natürlich auch die Kommune 1 und so, das war alles so farbig und Sex interessierte die Medien, die Journalisten und die Bevölkerung sowieso mehr als alles andere. Ja gut, waren auch tolle Aktionen, aber die Militanz der Auseinandersetzung war in Köln mindestens genauso groß, vielleicht nicht so groß, weil wir waren ja keine Millionenstadt. Es war vor allen Dingen eine weltweite Bewegung. Wir hatten ja Kontakt mit den Franzosen. Wir haben auch engen Kontakt mit den Berlinern gehabt. Wir haben Berliner eingeladen zu uns. Da war jetzt in dem Sinne keine Konkurrenz. Und wir haben Aktionen gemacht, die mindestens auf dem Niveau der Berliner waren. Man sah ja dann, wie die Agent Orange sprühten, um zu entlauben. Man sah die Kinder, die brennend wie Fackeln versuchten, sich zu retten, weil Napalm auf ihre Dörfer geworfen worden war. Wir haben also zunächst mal ohnmächtig zugesehen. Es war eine ohnmächtige Wut, weil man nicht wusste, was man machen soll. Man wollte ja den Kriegsherren in den Arm fallen. Und deswegen gab es natürlich permanent Demonstrationen zum Amerikahaus. Sturm aufs Amerikahaus, ohne Ende. Auf der anderen Seite natürlich Polizeieinsatz. Das haben wir dann wieder versucht gegenzuhalten. Wir haben aus der VHS oder sonst wo die Feuerlöscher geholt. Die Staubfeuerlöscher und haben eben die ganzen Polizisten weiß gesprüht. Ne? Die sahen dann aus wie die Bäckerbuben. Aber wir haben auch andere Sachen gemacht. Die Frankfurter Genossen haben ja zum Beispiel vor den Kasernen Flugblätter verteilt, dass US-Soldaten die Chance haben, unterzutauchen und dass wir sie nach Schweden bringen würden und so weiter. Und das hat auch funktioniert. In allen Städten, vor allem Berlin, Frankfurt, aber auch Köln, kamen dann Leute zu uns, inkognito natürlich, die wir versteckten und die wir dann weiterreichten. Also es waren, ich weiß nicht wie viele, aber bestimmt ein paar hundert Soldaten, die auf diese Weise in Sicherheit kamen. Da gab es heftigste Diskussionen bei uns im SDS, weil wir hatten ja eine ganze Reihe von Leuten, die, naja, für den realen Sozialismus waren, wie der damals hieß. Die anderen fanden das ungeheuerlich, den Einmarsch in die CSSR, zumal unter Beteiligung deutscher Truppen. Und da gab es dann eine große Demo, und zwar zur sowjetischen Handelsmission hier vorne an der Aachener Straße. Da war ein Riesengebäude, wo immer die Rollläden runter waren. Und das haben wir uns ausgesucht. Das war für uns das natürliche Objekt unseres Protestes. Da war natürlich auch Polizei, die das geschützt hat. Und da waren natürlich nicht nur wir, da waren auch viele von den eher rechten Studenten dabei. Aber ist egal, wir haben das in dem Augenblick zusammen gemacht, weil wir das, jedenfalls die Leute aus der Linken, die eben nicht an der DDR orientiert waren, unglaublich fanden.